Kundgabe 1792. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.01.1941. Himmlische Glückseligkeit. Ewige Herrlichkeit. In lichtvoller Umgebung zu weilen, ist unbeschreiblich beglückend für das Wesen. Alles Drückende, Belastende ist von ihm genommen. Es ist keiner Bedrängung unreifer geistiger Wesen ausgesetzt. Es sind keine Schatten oder dunklen Zustände, die es beängstigen könnten. Überall ist Freude, Harmonie und strahlendstes Licht. Und innige Liebe und Dankbarkeit erfüllen das Wesen, das sich in Gott Nähe fühlt, auch wenn es noch nicht gänzlich mit Gott verschmolzen ist. Es darf jedoch Licht und Kraft von ihm entgegennehmen. Und also nimmt es schon teil an der ewigen Herrlichkeit. Es darf eine beglückende Tätigkeit ausführen, es darf im göttlichen Willen tätig sein, indem es anderen Wesen das vermittelt, was es selbst empfängt. Es brauchen die Wesen zu ihrer Höherentwicklung fortgesetzt göttliche Kraftzuwendung. Und es sind die Lichtwesen solche Kraftstationen, die von Gott empfangene Kraft ständig weiterleiten und dadurch sich selbst einen unvorstellbaren Glückszustand schaffen. Der Erdenmensch begreift weder die Tätigkeit der Lichtwesen noch den Vorgang der Kraftumleitung auf die kraftbenötigenden Wesen. Und er ist daher ohne jegliche Vorstellung. Und deshalb ist ihm der Gedanke an eine Ewigkeit in Glückseligkeit ein Phantom, das er verwerfen möchte, das er nicht als Wirklichkeit annehmen will. Er misst alles mit dem Maßstab, der an irdische Vorgänge angelegt werden kann. Er bedenkt nicht, dass außerhalb der Erde andere Gesetze gelten, dass sich dort Vorgänge abspielen, die irdisch nicht zu begreifen sind. Denn es ist die Erde eines der unscheinbarsten Schöpfungswerke. Und also können ihre Bewohner sich nichts anderes vorstellen, als was sie auf Erden vorfinden. Denn darüber hinaus geht die Vorstellungsgabe der Menschen nicht. Und um das Lichtreich sich annähernd vorstellen zu können, müssen die Menschen schon sehr weit vorgeschritten sein. Doch auch dann können sie die wahrheitsgemäße Schilderung schwerlich fassen. Denn es müsste ihnen ein völlig neues Wissen erschlossen werden, wofür der Mensch selten aufnahmefähig ist. Und daher können jene Gefilde immer nur als ewige Herrlichkeit bezeichnet werden. Denn sie sind über alle Maßen herrlich und lieblich anzusehen. Und sie versetzen das Wesen in einen Zustand, der höchste Glückseligkeit genannt werden kann, und doch sich der Mensch nicht das vorstellen kann, was es in Wirklichkeit ist. Und daher werden die Menschen bei den Worten himmlische Glückseligkeit und ewige Herrlichkeit stets in arge Zweifel über die Wahrhaftigkeit solcher Worte geraten, weil sie etwas, was ihnen nicht verständlich und erklärbar ist, nicht als Wahrheit annehmen wollen. Wiederum aber ist es unmöglich, sie näher einzuweihen und ihnen einen Einblick in das Lichtreich zu gestatten, bevor sie nicht das Ihrige dazu tun, um selbst Licht- und Kraftträger zu werden. Sie können dies wohl noch auf Erden erreichen, doch es gehört dazu ein starker Wille und tiefste Liebe zu Gott. Dann aber wird es ihnen um vieles leichter sein, jene Sphären zu begreifen, die dereinst ihr Aufenthalt sein sollen, denn dann ist es in ihnen selbst Licht und Hell geworden. Amen.